Wow, ist es gut. Halleluja. Ja, es ist wirklich, Gott hat wirklich etwas Neues geöffnet im Geist. Kannst du das spüren? Einfach jetzt am Sonntag hat es hier in Stuttgart richtig eröffnet. Letztes Wochenende davor schon in Hamburg, aber jetzt hier am Sonntag in Stuttgart wirklich wieder eine neue Ebene, eine neue Dimension auch des übernatürlichen Wirkens Gottes. Eine neue Ebene der Herrlichkeit Gottes. Eine neue Dimension der Blase. Halleluja. Halleluja. Die Blase ist in eine neue Blase gekommen. Die ganze Blase ist in eine neue Blase gekommen. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und so viele Wunder am Sonntag. Wow, ich war echt begeistert, wie die Leute überrascht waren, wie sie geheilt worden sind. Neue Fußgewölbe, neue Sehne, neue Kapsel. Jemand hat ein neues Schultergelenk bekommen, wo vorher keine Kapsel war, die eingedrückt war. Hat er plötzlich gespürt, dass sich eine neue Kapsel gebildet hat, das Schultergelenk wieder normal war und alles wieder funktioniert hat. Oder Frau war es, glaube ich, es war eine Frau. Und unendliche Sachen, ne? 41 Jahre lang nach dem Bruch des Handgelenks. Eine Frau, die Metall in ihrem Handgelenk hatte und uns nicht mehr so gut bewegen konnte, konnte es plötzlich besser bewegen und lauter solche Sachen. Ist schon extrem, was Gott tut, gell? Ist schon extrem. Leute, ich habe vom Heilungsteam habe ich nur gehört, Leute, die schwerhörig waren, haben wieder gehört, auch beim Heilungsteam haben Leute neue Fußgewölbe bekommen. Also unendlich stark. Eine Frau hat mir eine Mail geschrieben, die war zufällig mitgekommen, eigentlich nur wegen ihrer Tochter. Und die kannte sich noch nicht so aus mit den Sachen und die schrieb dann und sagt, ich kam total mit höllischen Schmerzen im linken Schultergelenk in Gottesdienst und dann hast du gesagt, dass jemand da an dieser Schulter geheilt wird und dann sind bei mir sofort alle Schmerzen verschwunden und das habe ich nicht verstanden, woher wusstest du, dass ich da bin und was für ein Problem ich hatte? Dann hat sie ihre Tochter gefragt und gesagt, was war denn das? Dann hat sie gesagt, das nennt man Wort der Erkenntnis. Hat sie gesagt, ja, das möchte ich jetzt gern wissen, was das ist. Halleluja. Aber es wirkt. Es wirkt. Halleluja. So der Hammer. Wow. Und Leute, die sich bekehrt haben, zum ersten Mal da waren und sich bekehrt haben. Also das ist einfach absoluter Hammer. Und was Gott auch durch diese Heilungsschule freigesetzt hat, die letzten Wochen, ist auch extrem. Ne? Wer hat jetzt alles die letzten zwei Wochen von euch wieder für jemanden beten können, der krank war oder irgendwas hatte? Meldet euch mal. Wow, so viele. Halleluja. Woo! Halleluja. Wer hat alles erlebt, dass jemand geheilt wurde oder dass es besser wurde? Wow. Haben wir ja eigentlich noch mehr. Wir meinen, es ist besser geworden, ohne dass du gebetet hast. Super. Super, stark. Vielleicht haben wir nachher auch noch Gelegenheit, noch mal Zeugnis zu geben. Ich möchte gern heute Abend so ein bisschen einen Zwischenstopp machen oder einen Zwischeneinschub machen. Und zwar schon in Bezug auf den Heilungsdienst, schon in Bezug auf die Heilungsschule. Aber ich möchte gern heute Abend einfach diesen Heilungsdienst und das, was wir hier lernen auch in Bezug auf Heilen der Kranken, möchte ich einfach ein bisschen einordnen auch in den Zusammenhang, in den Jesus es gestellt hat. Okay? Und deswegen werden wir heute Abend zwei ganz spezielle Stunden haben. Die zweite Stunde heute Abend wird die Manuela machen. Das kann ich euch schon verraten. Das wird ganz interessant. Und ich möchte euch einfach ein bisschen den Kontext zeigen, dessen, in dem dieser Heilungsdienst eigentlich stattfindet. Also in dem Gott diese Zeichen und Wunder tut und tun möchte. Und dazu lese ich dir mal den kompletten Text von Markus 16 vor, den wir ja, wo wir einen Ausschnitt davon immer wieder in der Heilungsschule auch zitiert haben, wo es ja heißt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. So, und jetzt schauen wir uns den Zusammenhang an. Weil, was immer wichtig ist bei der Bibel generell, nur mal so ein kleiner Tipp, das ist ein Bonus jetzt an der Seite, den kriegst du umsonst dazu, ein kleiner Tipp, es ist immer wichtig, die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Ja? Der Kontext ist immer sehr wichtig. Einzelne Verse aus dem Zusammenhang heraus sind nur die halbe Wahrheit. Der Kontext ist immer wichtig. Und der Kontext von diesem Vers, wo es heißt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden, ist Markus 16 ab Vers 15, wo es nämlich heißt, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Und dann kommt es. Sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und dann heißt es am Schluss in Vers 20, jene aber, nämlich die Jünger, zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Mit anderen Worten, das Heilen der Kranken, das Wirken von Wundern, auch wie wir es jetzt am Sonntag wieder so stark hier erlebt haben, gehört immer in einen Zusammenhang. Und der Zusammenhang ist die Verkündigung des Evangeliums. Der Zusammenhang ist das Predigen und das Sprechen. Ja, Matthäus 10, Vers 7. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und dann kommt's. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht. Mit anderen Worten, die Fähigkeit, so kannst du auch sagen, die Fähigkeit, Kranke zu heilen, die Fähigkeit, Zeichen und Wunder zu tun. Und wir haben jetzt ja die letzten Male in der Heilungsschule gesehen, dass wir alle diese Fähigkeit in uns tragen. Aber diese Fähigkeit hat Gott dir spezifisch gegeben, nämlich mit einem Ziel. Und dieses Ziel ist, seinen großen, gewaltigen Auftrag auszuführen, der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden und sie zu Jüngern zu machen. Amen. Mit anderen Worten, ein Heilen der Kranken oder ein Befreien auch der Gebundenen nur unter Christen ist von der Bibel her gar nicht vorgesehen. Gibt's gar nicht auf die Dauer. Man könnte auch so sagen, wenn eine Gemeinde auf die Dauer Zeichen und Wunder erleben will und im Übernatürlichen gehen will und die Gegenwart und Präsenz Gottes so mächtig, wie wir es auch jetzt am Sonntag wieder erlebt haben, so mächtig in ihrer Mitte haben will, dann ist von entscheidender Bedeutung, dass sie Seelen gewinnt. Das heißt, dass sie den Auftrag Gottes im Blick hat. Weil, wie gesagt, ein Heilen der Kranken, ein Wirken von Wundern nur unter Christen ist auf die Dauer von Gott nicht vorgesehen. Amen. Ist nicht biblisch. Gibt's in der Bibel gar nicht. Wann immer du in der Apostelgeschichte, wann immer du siehst, wie sie Zeichen und Wunder taten, wann sie die Kranken heilten, wann immer du das siehst, hing es immer zusammen mit der Proklamation und mit der Verkündigung des Evangeliums. Amen? Halleluja. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, auf das Ziel kommt es an. Schau. Ich zeige es dir nochmal anhand der dritten Bibelstelle, wo der Missionsbefehl von Jesus kommt. Matthäus 28, die bekannte Stelle. Matthäus 28, ab Vers 18 heißt es, und Jesus trat zu ihnen, also bevor er in den Himmel fuhr, Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zwei entscheidende Aussagen möchte ich dir da rausziehen aus diesem Text. Die erste Aussage ist die, Jesus sagt ja hier, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und er sagt auch, diese Macht, das hängt damit zusammen, diese Macht habe ich euch anvertraut. Okay? Er sagt aber auch, diese Macht wird nur dann wirksam, wenn ihr hingeht und das Evangelium verkündet. Dann wird es wirksam. Die Gemeinde Jesu, die hingeht und das Evangelium predigt und verkündigt, im Persönlichen, im Allgemeinen, im Gottesdienst, auf der Straße, im Bekanntenkreis und so weiter. Die Gemeinde, die hingeht, wird diese Macht erleben, die Jesus hat. Und wird erleben, dass ihr dieselbe Macht gegeben ist. Aber es ist gebunden an das Ziel. Es ist gebunden an diesen Auftrag. Was ist noch gebunden an diesen Auftrag? Die Verheißung von Jesus. Schau. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Mit anderen Worten, die Verheißung seiner Gegenwart, seiner manifesten Gegenwart, seiner Herrlichkeit. Und siehe, ich bin bei euch. Wir wollen ja ein Wohnort der Herrlichkeit sein. Als Gemeinde wollen wir ein Zentrum der Herrlichkeit Gottes sein. Amen. Das ist unser entscheidender Auftrag. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir sind ein Zentrum der Herrlichkeit Gottes. Um auf die Dauer ein Zentrum der Herrlichkeit Gottes sein zu können, aber, sagt Jesus, diese Verheißung, diese Zusage von mir ist daran gebunden, dass ihr den Auftrag ausführt, den ich euch gegeben habe. Das heißt, es besteht ein Zusammenhang. Der Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen, der Auftrag, Seelen zu gewinnen für Jesus, so kannst du auch ausdrücken, und die Verheißung seiner Gegenwart hängen unmittelbar miteinander zusammen. Du kannst also auf die Dauer gar nicht wirklich seine Gegenwart in deinem Leben oder in deiner Gemeinde oder in deinem Umfeld haben, ohne dass du diesen Auftrag erfüllst. Oder dass du mitwirkst daran, du kannst ihn allein natürlich nicht erfüllen, aber dass du daran mitwirkst, diesen Auftrag zu erfüllen. Amen. Genauso wenig kannst du auf die Dauer die Macht und die Kraft Gottes, Zeichen und Wunder, das übernatürliche Wirken Gottes auf die Dauer erleben, in deinem Leben oder in der Mitte einer Gemeinde erleben, ohne diesen Auftrag zu erfüllen. Sag zu deinem Nachbarn, wir haben einen Auftrag. Jesus hat es immer verbunden. Schaut, das hat er schon bei seinen Jüngern gemacht, als er über diese Erde ging. Da hat er schon zu ihnen gesagt, hey, ich gebe euch Macht über Dämonen. Es heißt an einer Stelle, er gab ihnen Macht, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er sie losgeschickt. Er hat nicht gesagt, okay, wie viele Jünger haben wir? 70 Jünger. So, jetzt sucht sich jeder einen von den, wir machen 35 mal 2 und jeder betet für den anderen und dann schauen wir, dass sich die Macht auswirkt. Richtig? Aha, sondern was hat er gemacht? Er hat gesagt, hey, hier habt ihr die Macht, hier habt ihr die Power und jetzt geht los und bringt es den Verlorenen, denen, die mich noch nicht kennen und heilt dort die Kranken und treibt die Dämonen aus und tut die Wunder. Ja. Woo! Schicki, ha? Ganz schön schicki. Schau, warum ist das so? Warum hat Jesus das immer so eng miteinander verbunden? Warum hat Jesus seine Kraft so eng mit dem Missionsbefehl verbunden? Warum hat Jesus seine Macht, Wunder zu tun, so eng mit dem Seelengewinnen verbunden? Ganz einfach, weil es sein Herz ist. Amen. Weil es das Herz von Jesus ist. Ja, 1. Timotheus 1, Vers 15 heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, so steht es in der Elberfelder, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Amen. Oder Jesus selber in Lukas 19, 10 sagt er, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Das ist sein Herz. 1. Timotheus 2 heißt es, er möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus hat ein Retterherz. Jesus hat ein Herz für die Verlorenen. Jesus hat eine Leidenschaft, ist seine Passion. Weißt du, letztendlich hat Jesus nur eine Passion, Seelen zu gewinnen. Weißt du, er will dich segnen, er will dich mit Finanzen segnen, er will dich mit Gesundheit segnen, er will dich mit allen möglichen Dingen segnen. Aber das Entscheidende für ihn ist letztendlich, dass all das dazu dient, dass Seelen gewonnen werden. Weil was nützt es Menschen, wenn sie finanziell gesegnet sind, wenn sie körperlich gesegnet sind und am Ende doch in die Hölle gehen? Amen. Es nützt ihnen ja nichts. Seine Passion sind Seelen. Am Ende möchte er so viele Menschen wie irgend möglich im Himmel sehen. Du auch. Ja klar, natürlich du auch. Natürlich du auch. Warum? Weil so wie er ist, so bist du in dieser Welt. Du hast das gleiche Herz empfangen, das er hat. Hesekiel 36 heißt es, er hat uns ein neues Herz gegeben, einen neuen Geist in unser Inneres getan. Welches Herz ist es? Das Herz von Jesus. Welche Leidenschaft schlägt also in unserem Innersten? Welche Sehnsucht schlägt in unserem Innersten? Die Sehnsucht von Jesus. Und was ist diese Sehnsucht? So viele Menschen wie irgend möglich errettet zu sein. So viele Verlorene wie irgend möglich hereinkommen zu sehen ins Reich Gottes. Das ist unsere Sehnsucht, das ist unser Verlangen. Amen. Frag mal deinen Nachbarn, hast du deine Sehnsucht eigentlich schon entdeckt? Halleluja. Eieieiei. Schau. Matthäus 9, 36 heißt es von Jesus, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Mit anderen Worten, Jesus hat ein unstillbares Verlangen danach, die verschmachteten und verlorenen Seelen in sein Reich kommen zu sehen. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern das ist eine Passion. Das ist eine Leidenschaft. Da ist eine göttliche Leidenschaft, da ist ein göttliches Erbarmen, da ist eine göttliche Entschiedenheit, da ist ein göttliches Feuer dahinter. Ja, ich sag mal sogar so, da ist eine göttliche Identifikation dahinter mit den Verlorenen. Jesus hat sich identifiziert mit den Verlorenen, indem er selber ans Kreuz ging, um uns zu erretten. Amen. Und er, weißt du, man könnte so sagen, was heißt letztendlich Leidenschaft, was heißt Erbarmen? Erbarmen, echtes Erbarmen, echte Leidenschaft heißt, du identifizierst dich mit der Not. Nicht auf eine seelische Weise, sondern ist eine geistliche Not. Die Welt hat eine geistliche Not, in allererster Linie. Die hat nicht eine finanzielle Not oder eine wirtschaftliche Not oder eine seelische Not oder eine persönliche Not, sondern in allererster Linie hat die Welt eine geistliche Not. Amen. Und mit dieser geistlichen Not hat sich Jesus 100% identifiziert, als er ans Kreuz ging. Und als er dir sein Herz gegeben hat, heißt es Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Als er dir sein Herz gegeben hat, hat er dir dieselbe Leidenschaft ins Herz gepflanzt. Amen. Dasselbe Feuer ins Herz gepflanzt. Und er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu werfen. Und was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Halleluja. Mit anderen Worten, wenn Jesus dafür betet, wenn Jesus zu den Jüngern sagt, bete dafür, dass Arbeiter ins Erntefeld ausgesandt werden, was betet er dann? Er betet eigentlich darum, dass das Herz, das er seinen Jüngern gegeben hat, das in dir drin ist, dass dieses Herz erweckt wird. Dass dieses Herz zum Vorschein kommt. Du hast es schon. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast es schon. Aber es muss immer wieder neu angefacht und erweckt werden. Weil niemand außer den Söhnen und Töchtern Gottes, den Jüngern, also uns, kann ja dieses Herz anfachen, weil er es ja gar nicht hat. Wenn du Jesus nicht hast, hast du dieses Herz nicht. Aber wenn du ihn hast, dann hast du dieses Herz. Und dann muss es nur angefacht werden. Dann muss es nur befeuert werden. Dann muss es nur hervorkommen. Und ich sage dir, es kommt hervor. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, es kommt hervor. Ai. Weißt du, Identifikation mit der Not heißt, wirkliche Identifikation mit der Not heißt, dich so weit hinzugeben, dass dieser Not abgeholfen wird, auch wenn es dich dein eigenes Leben kostet. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du wie Jesus ans Kreuz gehen musst oder dass du Märtyrer werden musst im Sinne von für Jesus, was es immer, erschossen, gehängt, geköpft, gepfählt oder gerädert werden, sondern es heißt, weißt du, es beginnt als erstes im Geist, du kommst in diese Entschiedenheit hinein. Dein Geist empfängt eine Entschiedenheit, die ein Brennen, ein vielleicht manchmal ein inneres Weinen, ein Identifizieren, eine innere Last, so kannst du sagen, um diese Menschen aus der Hölle in den Himmel hereinkommen zu sehen. Diese Sache im Geist. Im Gebet zum Beispiel. Gebet ist das Benzin oder der Diesel, je nachdem, was du fährst. Eher Super Plus. Gebet ist das Super Plus für die Evangelisation. Für das Erfüllen des Missionsbefehls. Gleichzeitig ist so, dass nur Gebet alleine die Ernte auch nicht einbringt. Richtig? Du kannst lang beten, wenn niemand hingeht und erzählt von Jesus, dann werden die Menschen es nicht hören. Okay? Das heißt in Römer 10,14 heißt es, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Amen? Das heißt, es sind diese zwei Dinge. Es ist Gebet und es ist Gehen. Es ist Gebet und es ist offensiv werden. Es ist Gebet und es ist kühn werden. Und es ist von dieser Leidenschaft getrieben werden. Es ist von dieser Leidenschaft entzündet sein, zu sagen, jawohl, jetzt gehe ich raus aus meiner Bequemlichkeitszone, weil es ist mir nicht mehr egal, ob die Menschen um mich herum in die Hölle gehen oder ob sie in den Himmel gehen. Es ist mir nicht mehr egal, sondern ich will ein Kanal sein, durch den Menschen von der Hölle in den Himmel gezogen werden können. Halleluja. Amen. Es ist Leidenschaft. Schau, jede Sekunde eigentlich, du kannst es so sagen, jede Sekunde, musst du dir mal bewusst machen, jede Sekunde gehen auf dieser Welt, weiß nicht, wie viele Menschen in die Hölle. Jede Sekunde, das, wenn du dir das mal gibst, gell? Ich meine, ich sage das jetzt nicht, damit du dein Leben nicht mehr genießen kannst, verstehst? Aber es gibt Momente, wo Gott dir diese Dinge wirklich offenbar machen will, wo er durch dich beten will und wo er dich wirklich anzünden will mit einer Leidenschaft, wo du wirklich sagst, hey, wofür lebe ich eigentlich hier auf dieser Erde? Lebe ich nur dafür, dass es mir irgendwie gut geht, dass es mir so als Christ, dass ich so meine Dinge auf der Reihe habe und dass ich ab und zu mal ein paar Gänsehauterfahrungen und ein paar Krafterfahrungen habe, ein bisschen Umfall, ein bisschen mich auf den Boden roll oder einfach ein paar tolle Zeiten habe in der Gegenwart Gottes? Oder wofür lebe ich eigentlich, verstehst du? Du bist ja einer, und ich sage nicht, dass du es alleine kannst, aber du bist einer von denen, die diesen Zug der Menschheit in die Hölle aufhalten können. Du bist einer von denen, der Menschen vor dem Abgrund bewahren kann. Du bist einer von denen, der Menschen aufhalten kann auf diesem Weg in Richtung Hölle. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist einer von ihnen. Dafür ist dir die Kraft Gottes gegeben. Dafür ist dir die Kraft Gottes gegeben. Sag's mal zu deinem Nachbarn, dafür ist dir die Kraft Gottes gegeben. Halleluja. Okay, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber hier steht ja, sie brauchen einen Prediger. Ich bin kein Prediger. Ich bin kein Prediger. Ja, mag sein, nicht jeder ist ein Prediger. Aber es muss auch nicht jeder ein Prediger sein. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen einem Prediger, das ist eine Berufung, eine spezifische Berufung, als Prediger. Berufung, fünffältiger Dienst. Und auf der anderen Seite einem Zeugen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du könntest ein Zeuge sein. Ein Zeuge. Pass auf. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat nicht gesagt, und ihr werdet meine Prediger sein, sondern er hat gesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Prediger, was eine spezifische Berufung ist, und einem Zeugen. Und der Dasein als Zeuge ist im Gegensatz zum Predigersein bestimmt für jeden Sohn und jede Tochter Gottes. Ihr aber werdet Kraft empfangen. In dem Moment, wo der Heilige Geist auf dich kommt, bist du ein Zeuge. Ich sag dir, wann du ein Zeuge bist, ganz genau. Du bist dann ein Zeuge, wenn du was zu bezeugen hast. Richtig? Was ist ein Zeuge vor Gericht? Ein Zeuge vor Gericht ist einer, der einen Beweis liefern kann für etwas, was passiert ist. Oder für eine Realität, für eine Wahrheit, was auch immer. Okay? Also ein Zeuge ist jemand, der etwas beweisen kann. Was wollen wir beweisen? Was will Gott den Menschen beweisen? Ich sage dir genau, was Gott den Menschen beweisen will. Gott will den Menschen beweisen, dass sein Sohn Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist und ihr Erlöser ist. Amen? Das will er ihm beweisen. Wann kannst du ein Zeuge sein für diese Realität der Auferstehung? In dem Moment, wo du irgendwo in deinem Leben etwas von dieser Auferstehungskraft erlebt hast. Amen? Und jetzt sage ich dir, wann das der Fall ist. In dem Moment, wo du ein Jünger Jesu bist. Weil du wärst kein Jünger Jesu und du hättest dich nicht zu Jesus bekehrt, wenn du nicht auf die eine oder andere Weise die Kraft Gottes erlebt hättest. Amen. Das ist sogar unmöglich, sagt das Wort Gottes, ohne die Kraft Gottes sich überhaupt zu bekehren. Weil allein das ist bereits ein, ich habe am Sonntag habe ich gesagt, das ist das größte Wunder, wenn jemand von Neuem geboren wird. Wenn du also von Neuem geboren bist, wenn Jesus in dir lebt, dann hast du bereits etwas, wovon du Zeugnis ablegen kannst. Amen? Also sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Zeuge. Weißt du, predigen, evangelistische Botschaften predigen, überhaupt predigen, ist unersetzlich. Predigen ist wichtig. Predigen braucht's. Aber Zeugen ist genauso wichtig. Amen. Und ohne Zeugen kommen auch die Prediger nicht so weit. Ich sag mal so, ohne Zeugen wird dieser Jüngerschaftskreislauf, von dem wir immer wieder gesprochen haben, wird dieser Jüngerschaftskreislauf nicht wirklich in Gang gesetzt. Amen. Weil du gibst Zeugnis einem anderen von dem, was du erlebt hast. Dadurch entscheidet er sich, an diese Auferstehung von Jesus zu glauben. Und damit erlebt er wieder etwas mit Jesus und kann davon wieder Zeugnis geben. Das heißt, die Multiplikation kommt durch die Zeugen. Deswegen hat Jesus gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Die Zeugen verbreiten das Evangelium. Weißt du, damals in der Urgemeinde war es sowieso so, da war den Leuten damals war jetzt gar nicht so wichtig, welches Amt irgendjemand innehatte, sondern das Entscheidende war, haben sie die gute Botschaft verbreitet oder nicht. Also der Philippus, der war gar kein Apostel, es war ein Diakon und dann hat er in Samaria die Gelegenheit gehabt und was hat er gemacht? Er hat das Evangelium gepredigt, er hat sich nicht überlegt, oh, habe ich dafür überhaupt die Ausbildung, bin ich dafür berufen, habe ich das Amt dafür? Nein, er sah die Gelegenheit, verstehst du, und dann hat er einfach gepredigt. Und was ist passiert? Das heißt, gewaltige Zeichen und Wunder sind passiert, sodass Riesenfreude in der ganzen Stadt war. Halleluja. Durch einen Mann, der ein Zeuge war. Amen. Von Stephanus heißt es, war auch nur ein Diakon, aber es heißt, er war der treue Zeuge. Bis zum Tod hat er Jesus bezeugt. Noch als sie ihn gesteinigt haben, hat er Jesus bezeugt. Er hat gesagt, wow, ich sehe den Himmel offen, ihr Lieben. Jesus schaut herunter. Und dann wurden sie nur noch wütender, weil sie genau diesen Jesus wollten sie ja weghaben. Aber er hat ihn bezeugt, weißt du, mit seinem letzten Atemzug hat er noch ihn bezeugt. Der Himmel ist real, der Himmel ist offen und ihr könnt ihn haben. Jesus ist der Herr, wie sieht's aus mit euch? Und Paulus, damals noch ein total bitterböser Christenverfolger, hat zugeschaut, wie Stephanus gesteinigt wurde. Aber wahrscheinlich, ich vermute, dass schon damals etwas in ihm angeklungen ist. Etwas, er hat sich zwar noch nicht bekehrt, aber etwas hat bereits begonnen in ihm zu wirken. Bis er dann vor Damaskus dann diese endgültige Erfahrung gehabt hat. Aber ich glaube, das hat da schon begonnen. Er war dabei, als der Zeuge, der treue Zeuge, Stephanus, der treue Zeuge, sein Leben für sein Zeugnis gab. Und das hat ihn berührt, das hat ihn bewegt. Da kannst du nicht unberührt bleiben. Amen. Halleluja. Also, Zeugen multiplizieren die Jüngerschaft. Predigen ist die Hauptaufgabe des fünffältigen Dienstes, während Zeuge sein die Hauptaufgabe jedes Gläubigen ist. Also deine. Amen. Halleluja. Jetzt schauen wir es uns nochmal genauer an. Was ist ein Zeuge? Was ist ein Zeuge? Das griechische Wort Zeuge, das da steht im Griechischen, immer wenn Jesus von Zeugen spricht, ist Martys. Martys. Es kommt von dem Verb, also von dem Tunwort, Zeugnis ablegen, sprechen, versichern, Beweis liefern. Und das dieses Wort Martys hat später sich weiterentwickelt zu dem Wort Märtyrer. Amen. Das heißt, dieses Wort Martys spricht im Kern von jemand, der mit seinem ganzen Leben ein Zeugnis ablegt. Und der dieses Zeugnis, der dieses lebendige Zeugnis ist. Sag mal, ich bin ein lebendiges Zeugnis. Wow, weißt du, schau, Jesaja 8,18 heißt es so schön, da heißt es, wir sind zu Zeichen und Wundern geworden. Weißt du, du bist nicht nur einer, der Zeichen und Wunder tut, sondern viel entscheidender ist es, du bist ein Zeichen und Wunder für die Welt um dich herum. Das Einzige, was du dir manchmal bewusst machen musst, ist, inwiefern bin ich eigentlich ein Zeichen und ein Wunder für die Welt um mich herum? Was kann ich eigentlich bezeugen? In der zweiten Stunde werden wir dazu noch einiges hören. Was kann ich eigentlich bezeugen? Was ist mein Zeugnis? Verstehst du? Wofür du zeugst, ist klar. Du zeugst für Jesus. Du zeugst für die Auferstehungskraft Jesu Christi. Aber bei jedem von uns sind ja andere Dinge, die du bezeugen kannst. Ich bin mir 100% sicher, jeder von uns kann etwas bezeugen. Sonst wärst du ja gar nicht da. Du musst ja nur erzählen, wie es kommt, dass du hier bist. Ja, ich bin heute ins Auto gestiegen und hierher gefahren. Ja, davon spreche ich jetzt nicht. Ja, aber warum sitzt du nicht heute, was weiß ich, mit deinen alten Kumpels zusammen und rauchst die Marihuana-Pfeife oder was? Falls man das raucht, ich weiß nicht, in der Pfeife, keine Ahnung. Kenne mich da nicht so aus, aber. Ja, oder warum sitzt du nicht im Gefängnis? Oder keine Ahnung, oder bist von der Brücke gesprungen oder sonst was, oder bist an der Krankheit gestorben. Oder sitzt depressiv in der Ecke. Verstehst? Oder bist voller Unfrieden am Haschen nach Wind in diesem Leben. Schau, das ist ein Zeugnis. Amen. Weißt du, das sind nicht immer nur die spektakulären Dinge, die ein Zeugnis sind. So nach dem Motto, wow, ich meine, natürlich ist es toll, wenn du, was heißt toll, wenn du früher drogenabhängig warst und jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es toll ist, dass du früher drogenabhängig warst, aber manche denken immer, ja, das ist so toll, wenn man so ein Zeugnis hat, dass man sagen kann, ich war drogenabhängig und so weiter, weißt du? Es kommt nicht drauf an. Du warst ja in deinem alten Leben ohne Jesus, warst du ja genauso am Ende wie ein Drogenabhängiger am Ende ist. Nur hat sich's bei dir halt anders geäußert. Verstehst? Vorher, nachher sieht halt unterschiedlich aus. Amen. Aber es kommt nicht darauf an, wie spektakulär es ist. Entscheidend ist, jeder von uns hat ein Zeugnis und jeder von uns ist ein Zeugnis, wenn Jesus in dir lebt. Ein lebendiges Zeugnis für seine Auferstehungskraft. Schau, Jesus war der erste Zeuge. Er war der erste Zeuge. Kannst du sehen? Er hat damals vor Pontius Pilatus, hat er bezeugt. Ja? Damals hat er gesagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Hat er damals zu Pontius Pilatus gesagt, im Angesicht des Todes. Er wusste ja, okay, wenn ich jetzt hier zu meinem Zeugnis stehe, dann wird es richtig heiß. Das wusste er. Aber das ist eben das Wesen eines echten Zeugen ist, dass egal wie heiß es ist, er steht zum Zeugnis. Amen. Egal wie umkämpft es ist, er steht zu dem Zeugnis. Egal wie sehr ihn der Teufel versucht einzuschüchtern oder versucht rauszubringen oder ihn versucht irgendwie abzulenken, er steht zu seinem Zeugnis. Jesus war der erste solche Zeuge, der erste Martyrs. Ja? Und jetzt hat er viele. Viele, viele, viele. Halleluja. Viele, viele kostbare Söhne und Töchter. Viele, viele kostbare Zeugen, die von dieser Wahrheit, von der er als erster Zeugnis abgelegt hat, Zeugnis geben. Halleluja. Also, ein Zeuge für Jesus ist ein Zeuge für das, was Jesus getan hat. Und zwar ganz spezifisch zunächst mal in deinem persönlichen Leben. Amen. Schau, Apostelgeschichte 4,20 heißt es, sagen die Apostel damals vor dem Hohen Rat, da waren sie noch gar nicht lange mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber da sagen sie, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist uns unmöglich, sagen sie. Die haben ja, weißt du, die haben versucht, ihn im Mund zu verbieten. Heutzutage hast du keinen Hohen Rat mehr, der dich vorlädt und der dir sagt, ich verbiete dir den Mund. Weißt du, was du heute hast? Heute hast du einfach den Teufel, Geister, die dich einschüchtern wollen, die dich bequem machen wollen, die dich selbstgefällig machen wollen, die dir einfach den Mund zukleben wollen, dass du nicht erzählst oder nicht weitergibst das, was eigentlich in dir ist. Das Zeugnis nicht weitergibst. Genauso wie damals die Apostel zu dem Hohen Rat gesprochen haben, so müsstest du heute eigentlich zum Teufel sprechen, der dich versucht manchmal einzuschüchtern und abzuhalten und zu sagen, hey Teufel, es ist mir unmöglich, nicht von dem zu reden und Zeugnis zu geben, was ich erlebt habe. Ja. Halleluja. Wow. Weißt du, Jesus ermuntert uns, oder man könnte schon was sagen, ermahnt uns schon deutlich, dass wir unser Zeugesein ernst nehmen. Er sagt sogar so deftige Sachen wie in Matthäus 10, 31 sagt er, fürchtet euch nun nicht. Das ist schon mal gut, das hören wir immer gerne. Fürchtet euch nun nicht. Aber dann sagt er, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Das heißt tatsächlich, manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir eigentlich entschieden, ganz neu umzukehren und zu sagen, Herr, ich kehre um, wo ich aus Bequemlichkeit oder weiß nicht was oder einfach nicht ausreichender Entschiedenheit, wo ich nicht die Gelegenheiten genutzt habe, so wie es möglich gewesen wäre, wirklich von dem Zeugnis zu geben, was in mir ist. Weißt du, jetzt auch in meinem persönlichen Umfeld. Und ich glaube, das für Jesus ist das entscheidend wichtig. Weißt du, du kannst ja hier in diesem Land, kannst du ja ganz gut deine christliche Nische finden. Ja, wo du immer mit deinesgleichen zusammen bist und wo es immer schön gemütlich ist. Oder auch, wo du nicht mit deinesgleichen zusammen bist, aber du hältst halt den Mund und damit bleibt es auch schön gemütlich. Ja? Oder aber du kannst neu deine Berufung ergreifen und sagen, hey, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ich bin einer, der den Sohn hat oder der den Vater hat und deswegen bekenne ich den Sohn. Ich öffne meinen Mund und ich bin ein Zeuge für das, was in meinem Leben passiert ist. Für die Gnade, die Gott mir gegeben hat. Für die Erlösung. Weißt du, manchmal ist die Gefahr die, wenn du schon lange gläubig bist, dann ist dir oft nicht mehr bewusst, was Gott eigentlich Gewaltiges in deinem Leben getan hat. Weißt du, dass er dich überhaupt auf diesen Weg gebracht hat. Weil du weißt ja gar nicht, wo du heute wärst, wenn du nicht diesen Weg eingeschlagen hättest. Oder? Ich möchte da gar nicht drüber nachdenken, wo ich wäre. Ehrlich gesagt. Also ich wäre definitiv nicht mehr da, das weiß ich. Das weiß ich. Verstehst? Und jetzt musst du dir auch nach, was weiß ich, 10 Jahren, 20 Jahren oder 30 Jahren gläubig sein, immer mal wieder bewusst machen. Weißt du, was für eine Gnade es ist, dass du auf diesem Weg bist. Und dass du Jesus hast. Und dass du mit Jesus gehst. Nicht nur so als eine Lebensversicherung, sondern dass du wirklich mit ihm verbunden bist. Dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Dass du zu einer Gemeinde gehörst, die dich ermutigt in diesem Weg. Dass du die Herrlichkeit Gottes erleben darfst. Dass du die Kraft Gottes erleben darfst. Weißt du, was für eine Gnade. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Halleluja. Komm, geben wir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Schau, und deswegen ist eigentlich das vollkommen, eigentlich die automatische Folge. Das kann eigentlich nur mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht die automatische Folge ist. Weil eigentlich ist es die automatische Folge davon, wenn du dir dieser Gnade bewusst wirst, ist die automatische Folge, dass es zur Priorität deines Lebens wird, dass du andere in diese Gnade hineinführen möchtest. Dass du Zeugnis davon geben möchtest. Ein bekannter Prediger hier in Stuttgart vor 200 Jahren etwa, Ludwig Hofacker hieß der, der hat hier in der Innenstadt gepredigt, der hat immer gesagt, er hat gesagt, alles was ich tun möchte mit meinem Leben, ich möchte einen Schrei für Jesus tun. Und das ist mir irgendwie total reingegangen, als ich das gehört habe. Und ich habe gesagt, genau das will ich auch. Weißt du, mein Leben soll ein Schrei für Jesus sein. Also wenn die Menschen am Ende meines Lebens nichts mehr wissen von meinem Leben, aber dass sie eins wissen, er hat für Jesus geschrien. Und irgendwie, was von ihm ausgeht, ist wie ein lauter Schrei, an dem keiner mehr vorbeigehen kann, dass Jesus lebt. Amen. Und dass Jesus die Antwort ist und dass sie Jesus brauchen. Halleluja. Also das ist das Bewusstsein eines Zeugen. Ein Zeuge, ein wirklicher Zeuge, der hat diese Priorität gesetzt. Schau, Offenbarung 12,11 heißt es. Und sie haben ihn überwunden durch das, also den Teufel, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr eigenes Leben nicht geliebt bis zum Tod. Mit anderen Worten, die oberste Priorität für diese Zeugen ist der Zeugendienst. Und nicht das eigene Leben. Das ist der Hammer. Und dadurch haben sie den Teufel überwunden. Weißt du, ich sag dir eins, du überwindest den Teufel auf die Dauer nicht einfach nur, dass du ihn ab und zu mal anschreist und sagst, Teufel, ab mit dir. Sondern eine entscheidende Sache, wie du den Teufel überwindest in deinem Leben, ist, dass du dein eigenes Leben nicht liebst bis zum Tod. Dass du dein eigenes Leben mit allen Prioritäten, dass du dein eigenes Leben den Prioritäten Gottes zur Verfügung stellst und hingibst. Das ist die größte Überwinderkraft über den Teufel. Weißt du, die Verkündigung des Evangeliums ist die schärfste Waffe gegen den Teufel. Alles, was man so landläufig unter geistlicher Kampfführung und so weiter und so fort kennt, das ist alles schön und gut. Aber die schärfste Waffe ist das Evangelium selber. Amen. Und das andere kann dazukommen, aber wenn das Evangelium nicht verkündet wird und proklamiert wird und weitergeht, wenn es keinen Zeugendienst gibt, dann kannst du so viel geistlichen Kampf machen, wie du willst und in der Luft rumschlagen, wie du willst und alle möglichen noch 20 Proklamationen. Und dann gibt es wieder ein neues Buch, wo dir wieder jemand sagt, ja, so musst du proklamieren und so ist das System und die Formulierung musst du gebrauchen. Dann funktioniert es aber auch ganz bestimmt. Ja. Solche Bücher sind dann immer beliebt in christlichen Kreisen und gehen dann sofort ganz schnell rum, weil man wieder was Neues weiß. Ja. Ist wieder was Neues. Oh, hast du schon gehört? So muss man die Geister bin. So kriegst du den Sieg über den Teufel. Und da gibt es wieder irgendein neues Schema. Ja, anstatt dass wir im Namen Jesus beten, muss man jetzt im Namen Jesu Christi von Nazareth beten. Dann funktioniert es. Ja, gab's Bücher, aber da stand es drin. Ja, es kommt drauf an. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Ja, weil der Teufel weiß ja nicht, wo Jesus her ist. Gell? Deswegen muss ich ihm sagen. Verstehst du? Und ich sage nicht, dass da irgendwas vielleicht auch dran sein kann, in irgendeine Offenbarung dahinter steht. Aber verstehst du, immer wenn es wieder ein neues Schema ist, das irgendwie doch wieder nur an der Seite irgendwas, irgendwie das Fleisch der Christen kitzelt, die Sehnsucht, insbesondere der deutschen Seele kitzelt, wieder was Neues zu wissen und wieder was Neues zu erkennen und wieder ein neues Schema zu haben und wieder endlich zu wissen, was man wieder tun kann, damit es gut wird. Weißt du, dann vergiss es. Aber was definitiv wirksam ist, sind Zeugen. Amen. Zeugen, die den Teufel überwinden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und dadurch, dass sie ihr Leben nicht lieben bis zum Tod. Das nimmt dem Teufel den Raum in diesem Land. Ich sag's dir, das zieht ihm den Boden unter den Füßen weg. Und deswegen hat er große Wut auf solche Zeugen. Aber das Gute ist, solche Zeugen kratzt es gar nicht, wenn er große Wut hat. Warum kratzt es sie nicht? Weil sie ihr Leben ja nicht lieben bis zum Tod. Wir sagen, ja gut, Teufel, was auch immer du machst, interessiert mich eh nicht. Ich bin hier, um ein Zeuge zu sein. Ich tue meinen Schrei für Jesus und wenn ich ausgeschrien habe, dann bin ich beim Vater. Einfach, hä? Also was kann dir der Teufel noch tun, wenn du in dieser Haltung bist? Der Teufel hat verloren. Ja, es ist so. Halleluja. Schau, 1. Johannes 2,14. Die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was ist der Wille Gottes? Dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wenn du dich Jesus als Zeuge zur Verfügung gestellt hast und diesen Auftrag annimmst und in diesem Auftrag lebst, dann brauchst du dir um dich keine Sorgen mehr zu machen. Amen. Du bleibst in Ewigkeit. Halleluja. Also, kommen wir zum Schluss. Jeder, der sich wirklich zu Jesus bekehrt hat, habe ich schon gesagt, hat ein persönliches Zeugnis. Das heißt, jeder hat in irgendeiner Form etwas erlebt, was ihn dazu gebracht hat oder auch darin bestärkt hat, an Jesus zu glauben oder Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Ja? Johannes sagt in 1. Johannes 1, sagt er, was wir gesehen und gehört haben, das bezeugen wir auch euch. Also das, was wir selber erlebt haben, das bezeugen wir auch euch. Und weißt du, das entwaffnet die Gedankengebäude der Menschen. Was du erlebt hast mit Jesus, das kann dir niemand nehmen. Leute können mit dir diskutieren und können sagen, oh, glauben sie wirklich, dass es Gott gibt? Haben sie ihn schon mal gesehen und so weiter? Schau, dann kannst du es machen wie der Blinde in Johannes 9, Vers 25. Mit dem wollten sie auch diskutieren. Die Pharisäer wollten mit ihm diskutieren. Sie wollten mit ihm diskutieren und sagen, oh, dieser Jesus, der dich geheilt hat, das war doch ein Sünder. So ein Sünder, was sagst du denn dazu? Das ist ein Sünder. Die hohen Priester sagen, das ist ein Sünder. Da sagt der Blinde, sagt ganz einfach, sagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Halleluja. Halleluja. Verstehst du? Das entwaffnet den Teufel. Weißt du, wenn Menschen mit dir anfangen zu diskutieren und lange Diskussion, was weiß ich, hat Gott einen Sohn, das ist die muslimische Diskussion, oder gibt's Gott überhaupt, das ist die atheistische Diskussion, oder warum lässt Gott dies und jenes zu, da kannst du manchmal einfach entwaffnen und sagen, wissen Sie, ich weiß nicht auf alle Ihre Fragen eine Antwort, aber eins weiß ich war krank und bin jetzt gesund. Eins weiß ich hatte keinen Frieden in meinem Leben und jetzt habe ich Frieden. Eins weiß ich, die Freude war mir abhandengekommen, aber jetzt habe ich wieder Freude. Eins weiß ich war belastet, aber jetzt bin ich frei. Yeah. Halleluja! Das hat Power! Verstehst du? Das hat Kraft! Halleluja! Und dieses Zeugnis, sagt Jesus, wird er begleiten, noch obendrauf, verstehst du, noch obendrauf, auf die Kraft allein schon dieses Zeugnisses, weil dieses Zeugnis in sich hat schon Kraft, damit können sich die Menschen identifizieren, können sagen, aha, Krankheit, das kennen sie auch, du warst krank, jetzt bist du gesund, sie identifizieren sich, da können sie nichts gegen sagen, können sie sagen, ja, ich glaube zwar trotzdem, vielleicht können sie erst noch sagen, ich glaube nicht an Gott, aber gut, wenn du geheilt worden bist, ja, da weiß ich auch nicht mehr, verstehst, das heißt, es entwaffnet sie. Aber noch zusätzlich obendrauf sagt Gott, genau dieses Zeugnis von dir werde ich zusätzlich noch begleiten damit, dass du die Dinge, die du selber erlebt hast und noch darüber hinaus, auch die du vielleicht nur bei anderen erlebt hast, dass du die Dinge wiederum weitergeben kannst und dass du selber demonstrieren kannst, dass man Kranke heilen kann, dass man Dämonen austreiben kann, dass man Tote auferwecken kann im Namen Jesus und es passiert. Und das ist die Bestätigung der Zeichen und Wunder. Halleluja. Gott bestätigt Zeugen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott bestätigt Zeugen. Halleluja. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte immer wieder neu diesen Zeugendienst in unserer Mitte anfachen. Er möchte uns immer wieder neu wirklich mit diesem Feuer füllen, mit diesem Feuer zum Zeugnis. Komm, stehen wir mal auf zusammen am Ende der ersten Stunde. Halleluja. Halleluja. Weißt du, ich bin ihm so unendlich dankbar für seine Kraft. Ich bin ihm so unendlich dankbar für seine Power. Ich bin ihm so unendlich dankbar für seine Wunder. Aber ich weiß eins, alle diese Dinge sind nur mit einem Ziel gegeben, nämlich dieser Welt ein Zeugnis abzulegen davon, dass Jesus Christus lebt, dass er aus den Toten auferstanden ist und dass er jeden Menschen liebt und dass er möchte, dass alle errettet werden und niemand verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Vater. Komm, lass uns mal zusammen beten. Bete mal im Geist. Danke, Heiliger Geist. Korraba sikarararara, shakarararara, shakarararara, sakarararara. Orraba sakarararara, shakarararara. Orraba sakarararara, shakarararara, shakarararara. Orraba sakarararara, shakarararara. Orrebe sekarararara, shakarararara. Oh, Rabasetere, Namashandarararararara, Shakarararara. Oh, Vater, wir danken dir für deine Kraft, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Ausgießung in deiner Kraft, die wir hier schon so mächtig erlebt haben, Herr. Wir danken dir für das Öl des Heiligen Geistes, das fließt, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns mit diesem Öl, Herr, mit dieser Kraft die Befähigung gegeben hast, Zeugen zu sein, Herr, für diese Realität der Auferstehung Jesu Christi, Herr. Für diese Realität des neuen Lebens, Herr. Danke, Vater, dass du uns diese Kraft, dass du diese Kraft in uns hinein investiert hast, Herr. Herr, nicht damit wir nur einfach irgendwie uns an der Kraft als solche erfreuen, Herr, sondern damit wir diese Kraft einsetzen, Herr, um dein Evangelium auszubreiten, Herr. Damit wir Zeugen sind, Herr, wo immer wir hinkommen. Damit wir Zeugen sind, wo immer du uns hingestellt hast, Herr. Herr, damit dieses Evangelium von Menschen gehört wird, die es noch nie gehört haben, Herr. Herr, damit diese Kraft sich freisetzt unter Menschen, die jetzt noch auf dem Weg in die Hölle sind, Herr. Oh, Heiliger Geist, wir bitten dich, Herr, entzünde uns neu mit deinem Feuer. Oh, entzünde uns neu mit deinem Feuer. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und wir bitten dich auch um Vergebung, Jesus, wo wir nicht diesen Zeugendienst nicht wirklich ernst genommen haben, wo wir doch letztendlich bequem waren oder wo wir einfach uns gesagt haben, na, nur nicht in Schwierigkeiten kommen. Ich komme ja so mit Gott auch ganz gut klar und es geht mir ja ganz gut. Herr, wir bitten dich um Vergebung, Herr. Herr, wo wir nicht entschieden genug waren, wirklich diesen Zeugendienst wahrzunehmen, wo immer wir hinkommen, Herr. Wo wir nicht entschieden genug waren, diese Botschaft weiterzugeben, Herr. Halleluja. Komm, lass uns mal vielleicht gemeinsam da ein Gebet beten. Wenn du das auch so empfindest, dann sprich mir einfach mal nach. Sag einfach mal, Herr Jesus, danke für deinen Zeugendienst. Danke, dass ich durch dein Zeugnis ewiges Leben bekommen habe und nicht mehr verloren gehen muss. Danke für das neue Leben, das du mir gegeben hast. Danke für die Gnade, die ich so im Überfluss empfangen habe. Danke für jedes Wunder, das du in meinem Leben schon getan hast. Und Herr, ich bitte dich um Vergebung, wo ich dieses Zeugnis nicht so weitergegeben habe, wie es hätte sollen. Wo ich mich habe zurückhalten lassen. Wo ich feige war. Wo ich gleichgültig war. Wo ich lau war. Wo mir die Menschen egal waren. Herr, es tut mir leid. Ich kehre um. Und ich entscheide mich heute Abend ganz neu für diese Hingabe, ein Zeuge zu sein. Ich entscheide mich ganz neu, mein Zeugnis weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben und die Kraft von Zeichen und Wunder zu demonstrieren. Danke, Jesus, dass du mir vergibst, dass du mich reinigst und dass du mich neu füllst mit deiner Kraft, mit deiner Kühnheit, mit deinem Feuer, mit deinem göttlichen Erbarmen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für dein Wirken. Danke, Herr, für lebendige Zeugen, Herr. Danke für die Kraft der lebendigen Zeugen, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag mal, ich bin ein Zeuge für den Auferstandenen. Mein Leben ist dafür da, einen lauten Schrei zu tun. Für Jesus Christus und für die Realität seiner Liebe und seiner Auferstehung. Ich bin entschieden, dieser Zeuge zu sein. Es ist meine Priorität. Und ich danke dir, Vater, dass du mit mir wirkst und dass du diesen Zeugendienst bestätigst. Ich danke dir für deinen Schutz. Ich danke dir für deine Bewahrung. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir für deine Vollmacht. Ich danke dir, dass du mich mit allem ausrüstest, was ich brauche, um diesen Dienst zu tun. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, gib mal jemandem einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke für dein Feuer, danke für deine Kraft, danke Herr, für ein neues entzündet werden, danke für eine neue Offensive, Herr, eine neue Offensivität, eine neue Leidenschaft, Herr, ein neues Brennen, Herr, eine neue Entschiedenheit, Herr, danke Herr, für eine neue Welle von Zeichen und Wundern, Herr, von machtvollen Taten überall an den Arbeitsplätzen, in den Häusern, in den Nachbarschaften, in den Freundeskreisen, auf der Straße, wo auch immer, Herr, danke Vater für eine neue Welle der Zeichen und Wunder dort auf den Marktplätzen, dieser Welt, in den Betrieben dieser Welt, Herr, in den Tanzsälen dieser Welt, wo auch immer, Herr, danke Vater für eine neue Welle deiner Offenbarung, der Offenbarung deiner selbst in der Kraft und Macht deiner Stärke, Herr. Halleluja, wir geben dir die Ehre, Herr. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Halleluja. Halleluja.